herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 40. 2011, ja. 40? Tatsache? Oh, war ja. Mann. Ja, ist schon wieder bald vorbei mit dem Jahr. Oktober haben wir bereits. Wahnsinn. Tja, und was ist passiert letzte Woche? Ziemlich viel, unglaublich viel sogar. So viel, dass ich noch nicht mal die Hälfte davon, was ich eigentlich gerne sagen würde, hier jetzt tatsächlich dann auch vorbringen kann. Das schon müsste ich hier einen Podcast machen, der, was weiß ich, 3 Stunden geht. Denn es ging richtig rund letzte Woche. Amazon hat seine Artikel, seine neue Kindle-Reihe vorgestellt und dann gab es noch eine Publikation, einer der besten wohl seinen letzten 10 Jahren von Jeff Jarvis, ja, Public Parts. Und damit fangen wir jetzt gleich mal an, bevor wir noch mehr Zeit verlieren. Das Buch behandelt im Prinzip ein Problem oder mehrere Probleme in dem Bereich Anonymität, Offenheit, Datenschutz und Social Networks. Ja, es ist ja so, wie ich das auch schon so oft gesagt habe, schon eine Paranoia ausgebrochen. Ja. Da haben Leute mehr Angst, auf Twitter, Facebook oder sonst irgendwas zu schreiben, dass sie ein Eis essen. Ja. Wie dann zum Beispiel auf althergebrachten Wegen, Telefon, sonst irgendwas, den Leuten zu verklickern, dass sie wochenlang in Urlaub sind. Ja. Damit natürlich die Wohnung frei ist zum Beispiel. Und da gibt es irgendwo so Schwierigkeiten mit der Relation von diesen Ganzen. Und Jeff Jarvis geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt tatsächlich in seinem Buch, dass die Chancen, die eine Offenheit, also praktisch das Offenlegen des eigenen Lebens, ja, in gewissem Rahmen natürlich, mehr Vorteile bringt als Nachteile. Und das kann man durchaus nachvollziehen. Die Nachteile sind nämlich oftmals minimal, beziehungsweise erst gar nicht vorhanden. Man macht sich über Sachen Sorgen, dass man eigentlich nicht machen müsste. Ich habe immer das Gefühl, das ist so in den Leuten drin, weil es mal wieder was Neues ist. Ja. Und Jeff Jarvis sagt auch hier, das war zum Beispiel auch so, als der Buchdruck von Gutenberg damals erfunden wurde, dass eben dann die Leute gesagt haben, ja, es wird überhaupt keine Privatsphäre mehr geben, weil es wird alles aufgeschrieben werden. Also Privatsphäre hat es damals nicht geheißen, aber man hat keine Persönlichkeit mehr, weil es wird ja alles aufgeschrieben und es kann immer noch nachgelesen werden, noch in vielen, vielen Dekaden kann dann eben noch nachvollzogen werden, wer was wann wo gemacht hat. Ja. Und so eine Angst hat man eben jetzt wieder. Die Leute twittern oder schreiben eben in ihren Statusnachrichten Sachen, was sie getan haben. Dabei ist das allerdings nur für einen gewissen Kreis relevant. Zum Beispiel eben, wenn ich schreibe, ja, ich habe ein Eis gegessen. Ja, wen interessiert das? Gut, es mag durchaus Leute geben, die das interessiert. Ja, sonst hätte ich zum Beispiel nicht so viele Follower. Ja. Aber hat man dadurch einen Nachteil, dass jetzt die Republik oder die Welt weiß, dass man jetzt ein Eis gegessen hat? Nein, man hat keine Nachteile davon. Und die Fragen sind, was für Vorteile hat man davon? Möglicherweise gibt es zum Beispiel einen Vorteil, dass, wenn man öfter schreibt, ja, man hat Eis gegessen, dass man vielleicht auch mal eine nette Einladung kriegt, ja, vom italienischen Eiscafé nebenan, ja, oder vielleicht ein bisschen weiter weg, mit einem kleinen Gutschein und zack, ja. Also, ja, man kann immer auf beiden Seiten argumentieren, aber Jeff Jarvis macht hier klar, dass auch in größerem Umfang Sachen wichtig sind. Zum Beispiel hat er offen über seine Krankheit auch hier die Nachrichten veröffentlicht und hat dadurch nur positive Erfahrungen eben gesammelt, aber keine negativen, obwohl er ja eigentlich auch das Intimste überhaupt, seine Krankheiten öffentlich diskutiert hat, immer weiter verbreitet hat in einem großen Publikum. Also der hat nicht nur ein paar tausend Follower, sondern auf den hört das halbe Internet sozusagen. Ja. Und er hat eben dadurch sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Natürlich muss man immer abwägen, was für Daten man veröffentlicht. Ja. Gerade zum Beispiel, wenn man schreibt, man ist jetzt längere Zeit weg, ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Doch auch hier habe ich eben sogar selbst auch Erfahrungen gemacht, obwohl ich hier twittere, schreibe, so und so hin und her, im Prinzip alles, was ich mache, ja, wird dann doch eben bei Leuten zum Beispiel eingebrochen, die eben überhaupt nichts mit dem Internet zu tun haben, ja, wo dann eben doch ein Nachbar oder ein normaler, sag ich mal, Dieb, ja, dann draußen wartet und die Wohnung beobachtet und dann eben einsteigt, wenn niemand da ist. Und im Gegenteil, wenn jetzt zum Beispiel die Nachbarn, ja, auch wüssten, ja, sozusagen, dass die Wohnung momentan verlassen ist, weil der Nachbar in Urlaub ist, ja, und da macht sich jemand in der Wohnung zugange, dann könnten die zum Beispiel auch da sehen, was los ist. Also, im Prinzip ist es so, was öffentlich ist, ist nicht generell schlecht. Man muss nur abwägen, genau was man veröffentlicht. Es muss einem natürlich bewusst sein, nur die Paranoia. Damit räumt Jeff Jarvis in seinem neuen Buch Public Parts gewaltig auf. Momentan ist es in Englisch verfügbar. Bei Amazon kann man es sich bestellen oder als auch als Hardcover, zum Beispiel bei Thalia.de, bei Amazon natürlich das E-Book, klar. Also es ist wirklich ein, ja, so ein paar Stunden lesen wert, so ein paar Vielstunden, ja, aber trotzdem. Denn es zeigt mal die andere Seite, nicht nur immer das Negative, was man immer hört in der Presse und ja, diese ganze Panikmache, die Medien stürzen sich ja da immer gerne drauf, ja, wenn jetzt einer, was weiß ich, in Facebook geschrieben hat, dass er ein Verbrechen begangen hat, ja, und wird dann von der Polizei geschnappt, ist das ganz groß, klar, ne? Aber wenn jemand das seinem Kumpel gesagt hat und der zeigt einem an, dann steht das nicht in der Presse drin. Nein, aber wenn es bei Facebook passiert, dann steht es in der Presse. Also man sieht ganz klar, dass es hier eine Verlagerung gibt, Richtung Panikmache, Sensationslust von den Medien. Dabei könnte man das alles ein bisschen neutraler sehen und Jeff Jarvis deutet das an und nicht nur andeuten, sondern er macht es klar, dass die in einer modernen Welt, in der Welt der Zukunft, die Offenheit, Publicness, wie er sagt, eben eine Chance ist und nichts, was man eben verteufeln muss. Ich habe eben gerade erwähnt, das Buch gibt's, Public Parts von Jeff Jarvis gibt es auch bei Amazon und Amazon hat auch einige neue Sachen vorgestellt. Man glaubt es kaum. Es war ja schon abzusehen. Pressemitteilungen gab es ja genügend schon, aber was dann letztendlich gezeigt wurde, haut einen wirklich um. Ja. Ich muss schon sagen, ich war sehr begeistert davon. Und es zeigt mir, dass Amazon auf dem richtigen Weg ist und dass man hier sich überlegen muss, ob man nicht wirklich jetzt sagt, okay, EPUB, DRM oder überhaupt EPUB hin oder her. Was bietet jetzt Amazon an? Allerdings, ich muss es gleich dazu sagen, da komme ich aber auch nochmal später genauer drauf. Wir sprechen hier von Diensten in den USA und das ist eben eine Schwierigkeit. Also, aber was ist passiert? Amazon hat die neue Kindle-Reihe vorgestellt und zu einem komme ich jetzt nicht. Dann werde ich zusammen mit der Mo besprechen im Andcast, das da jetzt um 18 Uhr dann folgt unter ustream.tv/andcast. newsstream.tv/channel/uncast-story. So. Ja, dort wird dann der Kindle Fire genau besprochen, denn das ist ein Android-Tablet und das ist dort ganz gut aufgehoben in dem Android-Podcast. Hier möchte ich gern auf die anderen Kindles zu sprechen kommen, nämlich den wichtigsten, wie ich meine, den Kindle für $79. Er hat kein Touchscreen-Display, die Bedienung erfolgt unten mit dem mit so einem Viereck, ja, Bedienungsviereck und eben ein paar Hardware-Tasten. Warum ist das der wichtigste? Ganz klar, weil hier ein Preiskampf angesagt wird, $79. Das ist mit Werbefinanzierung, das heißt, man kriegt nicht mitten im Buch, aber beim Benutzen des Gerätes von Zeit zu Zeit Werbung eingeblendet. Ich hätte diese Version gern, ich komme aber gleich nochmal dazu, warum ich mich da geärgert habe, wegen der deutschen Ausgabe natürlich mal wieder. Ja. Also kostet $79, werbefinanziert, hat unbegrenzt viel Speicher, Cloud-Speicher nämlich. 2 GB sind es, glaube ich, interner Speicher. Doch, sind wir ganz ehrlich, das braucht man eben nur für Bücher, die nicht von dem von Amazon kommen. Alle Amazon-Produkte können in der Cloud gespeichert werden und zwar unbegrenzt. Ja. Bei Büchern ist das ja eigentlich nichts Großartiges jetzt. Ich sage es deswegen, weil eben zum Beispiel beim Kindle Fire da auch eben TV-Shows darunter zählen, ja, Filme darunter fallen, Musik, MP3s, alles, was man bei Amazon quasi an elektronischen Medien kauft, wird unbegrenzt in der Cloud gespeichert. Somit hat man unbegrenzten Speicherplatz für seine Sachen. Wahnsinn. Der Kindle für $79 hat einen Wi-Fi-Zugang drin, ein 6 Zoll E-Ink Pearl Display, hat die gewohnte Amazon-Bedienung, die gibt es auch in Deutsch. Ja, ich gehe jetzt erstmal weiter durch. Dann gibt es einen neuen Kindle Touch für $99 ohne Tastatur und einen Kindle Touch 3G für $149. Auch ohne Tastatur und klar, da ist natürlich dann das 3G-Netzwerk kostenlos mit dabei, so dass man eben nicht auf den Wi-Fi-Zugang angewiesen ist. Auch das hat ein 6 Zoll E-Ink Pearl Display und hat eine Batterielebensdauer übrigens von sage und schreibe 2 Monaten. Der Kindle hat 1 Monat Batterielaufzeit bei normaler Benutzung. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja, war irre. So und bei diesen Touchgeräten ist es nun so, dass die sogar Multitouch beherrschen. Das heißt, man hat ein Display, auf dem man auch tatsächlich wieder mit den Fingern rumwischen kann. Ob man das will, ist eine andere Frage. Aber es funktioniert und damit sind natürlich auch ja, vielleicht ein paar Türen geöffnet für Anwendungen, die eben auf diesem Kindle dann laufen. Deswegen steht dort auch mit dabei Millions of Books, Newspapers, Magazines, Audiobooks, Games und Dokumente. Ja, also Wahnsinn. Hier der herkömmliche Kindle mit der Tastatur gibt es jetzt auch in einer Version. Und zwar nennt sich der jetzt Kindle Keyboard, und Kindle Keyboard 3G, jeweils $114 bzw. $139. Kein Multitouch-Display, aber eben mit einer Tastatur. 6 Zoll E-Ink auch und 2 Monate Batterielebenszeit und dann auch den Kindle DX, auch den gibt es schon längere Zeit in den USA für $379 mit einem 9,7 Zoll E-Ink Pearl Display. 3 Wochen ist da die Batterielaufzeit. Gut, zum Kindle Fire, wie gesagt, der wird im Uncast dann noch behandelt. Ja, und also ich muss schon sagen, damit hat Amazon eine Wahnsinnsproduktpalette hier an den Start gebracht. Und ja, es wird auf jeden Fall einiges sich deswegen auch ändern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und die Verlage haben bereits schon, also sogar deutsche Verlage haben bereits schon angekündigt, dass das ein als sogenannter Game Changer ist und dass sie jetzt alles nochmal überdenken müssen. Bisher wurden ja gerade in Europa alles auf EPUB-DRM gesetzt und die Verlage scheinen ja das wohl jetzt auch zu überdenken und überlegen halt jetzt schon ernsthaft, schon nach wenigen Tagen nach der Vorstellung, ob hier nicht mehr in Richtung Kindle gemacht werden soll. Und ich muss sagen, EPUB-DRM ist ja auch kein freies Format, wenn man so will. EPUB schon, aber eben nicht, wenn es mit DRM verdongelt ist. Es ist allerdings ein Standard, der halt mit verschiedenen Lesegeräten kompatibel ist, während eben der Kindle nur mit Kindle kompatibel ist und sonst mit gar nichts. Allerdings zählt das nicht für DRM-freie E-Books, denn da kann er immerhin noch das MOBI-Format beispielsweise lesen, auch TXT-Formate und PDF-Dateien. Ja, und das ist ja immerhin schon mal was. Also da ist man nicht festgelegt, jetzt nur DRM-Bücher von Amazon zu kaufen, sondern man kann auch DRM-freie Produkte dort nutzen auf diesem System. Ja, weiterer Vorteil ist dann eben, dass es jetzt eben nicht nur diese Kindle-Reihe gibt, sondern man kann auf jedem Android-Handy, Android-Tablet, auch auf Apple-Produkten, auf dem Desktop sogar, in der Cloud mit dem Google Chrome Cloud Reader von Amazon kann man Bücher lesen, die man gekauft hat. Und das Faszinierende eben dabei ist, man kauft sie sich und dann erscheinen die überall auf allen Geräten, da kann man sie überall lesen. Das ist das, was ich eben besonders toll finde. Ich habe das schon mal gesagt. Bisher bei diesem EPUB-DRM ist es ganz, ganz verrückt. Da hat man also verschiedene Shops, da kann man die dort kaufen, dann sind die auf dem Gerät drauf. Wenn man die aber jetzt auf ein anderes Gerät haben will, da ist kein Sync-Service drauf. Ja? Da muss ich die auf jedes Gerät drauf kopieren, auf jede Speicherkarte und muss dort auch natürlich das dann aktivieren lassen durch die Adobe DRM, durch die Adobe ID. Und dann erst kann ich das lesen. Ich muss also alles manuell machen, Drag und Drop. Und also das ist furchtbar, furchtbar. Das ist einfach einen normalen Leser, der einfach nur lesen will, das ist nicht zumutbar. Ja? Und das ist eben genau das Thema hier. Man kauft sich das Buch egal wo, mobil, übers Handy, auf dem Tablet, am Computer, auf der Amazon-Oberfläche. Und dann ist es überall vorhanden. Dann ist es überall da. Da kann man es überall aufrufen und lesen. Und das ist einfach das, was eben Leute, die sich nicht für die Technik interessieren, sondern eben für das Buch interessieren, in erster Linie dann auch wahrscheinlich reizen wird. Ne? Gut. Also wie gesagt, es gibt darüber noch einiges zu sagen im Uncast. Ich lasse das Thema jetzt erstmal Amazon und gehen wir weiter zu Google. Google hat jetzt dynamische Ansichten für Blogger.com als Standards gegeben. Das heißt, man kann das jetzt einstellen, so dass wenn neue Besucher auf das Blog kommen, dass genau diese neuen dynamischen Ansichten zu sehen sind. Es bedarf noch ein bisschen Feintuning meiner Meinung nach, gerade was die Einbindung von AdSense betrifft, aber ansonsten ist es schon mal sehr, sehr schön. Das Design wird durch diese dynamischen Ansichten natürlich radikal verändert und man kann auch verschiedene Designs sich anschauen. Man kann ein Standarddesign festlegen, aber der Benutzer hat jederzeit die Möglichkeit, also der Leser, der dann sich ins Blog durchklickt, eine andere Ansicht auszuwählen, wenn einem diese dynamische Ansicht nicht gefällt. Da ist oben dann so eine Bar und da kann man dann auswählen eben von diesen zum Beispiel von diese Timeslide oder Snapshots und so weiter und so weiter. So hat also der Leser dann noch ein bisschen mehr freier, das Blog so zu sehen, wie er das gerne erleben will. Vielleicht ist das interessant. Ein einheitliches Look gibt es dann natürlich nicht mehr, das ist auch klar. Ich teste das gerade mit meinem Microblog, das ich habe, und naja, dann guck mir das mal genauer an. Google Drive, ja. Das ist auch besprochen worden, wie verrückt letzte Woche Google Drive, ja, die Festplatte von Google in der Cloud. Wird sie endlich kommen? Hoffentlich. TechCrunch sagte, ja, sie kommt jetzt auf jeden Fall. Wann, weiß man nicht. Aber es ist schon mehr als ein Gerücht. Es ist, im Prinzip ist alles fertig. Google, warum Google das jetzt nicht veröffentlicht, weiß ich nicht. Ich sag immer, das hat was mit den Serverkapazitäten zu tun. Deswegen ist es auch schon vor einem Jahr veröffentlicht worden, wo eigentlich alle gedacht haben, ja, jetzt wird's passieren. Stattdessen konnte man dann komfortabler eben Dateien auf Google Docs hochladen, aber das ist ja vollkommen nicht als Webfestplatte geeignet. Das ist nicht das, was man unter einem Online-Speicher versteht. Und genau das soll eben jetzt kommen. Aber viele sehen schon den Untergang von zum Beispiel Dropbox und so weiter. Aber ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, weil Google Docs bzw. Google Drive muss dann einiges bieten. Ja, einfach nur Dateien hochladen zu können, das, wie gesagt, das geht jetzt schon in Google Docs, das bringt aber nichts. Was Google Drive braucht, eine gute und absolut störungsfrei, beziehungsweise, naja, störungsfrei nicht unbedingt, aber wird immer Störungen geben, aber eine einfache, glatte File-Synchronisierung, ohne dass man hier irgendwelchen Stress hat, ja, beim Einrichten oder beim Aufpassen, beziehungsweise bei der Synchronisation selbst. Es muss alles von selbst im Hintergrund laufen. Das heißt zum Beispiel Verzeichnis so und so auf der Festplatte wird immer synchron gehalten mit dem Verzeichnis auf dem Google Drive. Das ist eine Grundfunktion, das muss gewährt sein und das macht Dropbox auch stark. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann es ist überhaupt keine Konkurrenz dazu und dann würde ich es auch nicht als Google, also als Online-Festplatte in dem Sinne bezeichnen. Ja, File-Synchronisation gehört bei mir einfach mit dazu als Web-Space, also als Web-Festplatte. Dann voll integriert muss es sein mit einer App auf mobilen Geräten, wie zum Beispiel Android, auch das ist absolut notwendig, ebenfalls mit Synchronisation, das ist ein Muss, so dass ich auch ein Verzeichnis, mobiles Verzeichnis synchronisieren kann davon, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch einen schnellen Up- und Download, klar. Jetzt sagen natürlich, oh, klar ist ja Google, aber wenn ich das so mal in die Upload-Geschwindigkeiten von Google Docs denke, oder Download-Raten, auch das geht so nicht. Also das muss schon ein bisschen schneller sein, ja. Nämlich schon die maximal verfügbare Geschwindigkeit des Anschlusses. Das ist schon lange genug, ja. Wenn jetzt zum Beispiel jemand mit 16 Megabit oder mit 50 Megabit kommt, der muss immer volle mögliche Geschwindigkeit erreichen, weil das ist schon langsam genug, ja, wenn man große Datenmengen hier synchronisieren will. Ja, dann es muss auch für jeden Desktop-System verfügbar sein. All voran für mich natürlich Linux, ganz klar, macOS und Windows. Auch wenn jetzt das eine oder andere System uninteressant ist, finde ich, ist es auf jeden Fall notwendig, denn das ist gerade der Sinn auch von der Online-Festplatte, dass man eben von jedem Gerät aus drauf zugreifen kann und das muss eben auch gewährleistet sein. Und zwar komfortabel. Und es sollte hier den regulären Google Storage Plan nutzen, ja. Das ist nämlich auch ein riesen Vorteil. Wenn die so teuer sind wie Dropbox, dann ja, ist es auch uninteressant für die absolute Mehrzahl der Menschen, die das benutzen. Niemand zahlt so viel, wenn er das nicht unbedingt für einen speziellen Anwendungsfall braucht. Ja. Wer einfach nur das als Goodie sieht und es eben so nutzen will, der gibt nicht so viel Geld aus. Aber der würde vielleicht so viel Geld ausgeben, wie Google verlangt, nämlich 20 GB für $5 im Jahr. Ja, im Jahr, nicht im Monat. Und Dropbox verlangt, glaube ich, für 50 GB 10 Euro knapp im Monat. Also ist ein kleiner Unterschied. Und ich hoffe, dass Google Drive dann auch diese günstigen Preise nutzt. Aber so einfach Dropbox killen So einfach wird das jetzt auch nicht gehen. Die Gesundheitskarte hat einiges wieder an Diskussion hervorgebracht letzte Woche, weil es jetzt eben mehr oder minder amtlich ist, wenn man das mal in Anführungszeichen setzen will. Die Gesundheitskarte wird ausgeliefert an die Leute und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, inwieweit kann man die Annahme dieser Gesundheitskarte verweigern, ohne dass man den Versicherungsschutz verliert. Das würde mich schon interessieren. Ich selbst als Nicht-Jurist, ja, werde natürlich diese Karte, da ich sie ablehne, nicht sag ich mal, anfordern, auf keinen Fall. Wenn mir zugetragen wird, ich soll ein Foto hinschicken, werde ich das nicht tun. Ich werde auch keinen Antrag hinschicken. Und wenn ich einen bekomme, dass ich das machen soll. Die Karten übrigens, die sind noch gültig. Die Krankenkassenkarten, die man hat, die alten, bis die eben abgelaufen sind. Ja. Und die Ärzte müssen auch das tatsächlich annehmen, die müssen das akzeptieren, die dürfen nicht ablehnen, wenn man noch eine alte Karte hat. Was danach passiert allerdings, wenn eben das Verfallsdatum abgelaufen ist von dieser Karte, das ist dann die gute Frage. Braucht man dann unbedingt diese Gesundheitskarte oder nicht? Kann man denn, könnte man denn dann auch nicht mit einer, sage ich mal, vorläufig ausgestellten Karte, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, wenn man zum Beispiel seine Gesundheitskarte verliert, muss aber dringend zum Arzt. Was passiert dann? Dann muss es doch sicherlich auch eine Möglichkeit geben, dies mit einem Formular oder ähnlichem, ja, möglicherweise mit einer Zusicherung, ja, dass man auch tatsächlich Mitglied dieser Krankenkasse ist und so weiter und so weiter. Ja, muss man das doch auch schriftlich in Papierform machen können. Und das wäre der Ausweg, dass man eben das dann so macht, die Gesundheitskarte eben verweigert die Annahme, nicht benutzt und das dann eben mit solchen Papieranträgen macht. Sicherlich wäre das machbar, wenn man nicht dauernd zum Arzt muss. Ja. Also auf jeden Fall schaue ich nach Wegen, wie ich das verhindern kann, dass die Gesundheitskarte mir zugeteilt wird. Und wer da vielleicht Ahnung hat, das würde mich total interessieren, was man da machen kann. Gibt es eben eine Möglichkeit, auch ohne Karte zum Arzt zu gehen? Also wie gesagt, wenn jemand zum Beispiel seine Karte verliert, was dann? Muss dringend zum Arzt? Oder gibt es ein generelles Recht? Müssen die Krankenkassen dann noch eine herkömmliche Karte ausstellen, ja, etc. etc. Gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel über einen speziellen Ausweis, der ausgestellt werden kann, als Ersatz für Karten und so weiter und so weiter. Also Fragen über Fragen, die leider kaum beantwortet werden, aber das ist ja mal wieder typisch in der normalen Presse. Ja, da wird zwar gern groß geredet, aber Lösungen werden keine gebracht. Tja, und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn sich jemand auskennt damit, was man denn als Patient für Möglichkeiten hat, der Gesundheitskarte langfristig zu entkommen. Pseudonyme als Muss im Netz wird immer wieder heiß diskutiert. Google Plus hat da ja ein Riesenmanko. Das Einzige, das ich erkennen kann. Aber das nervt schon total, denn man kann offiziell keine Pseudonyme benutzen. Man sollte seinen Realnamen angeben. Ich meine, das machen so kaum jemand. Und wenn das jemand macht, dann hoffentlich niemand, der jemals irgendetwas gegen Privatsphäre gesagt hat oder für den Schutz der Privatsphäre ist. Wäre nämlich, ganz ehrlich, wer Privatsphäre fordert und seinen Realnamen im Internet benutzt, der hat seine Glaubwürdigkeit ein für alle Mal verspielt. Denn was ist denn Schlimmeres als alles, was man dann eben im Internet da macht? Egal, auch wenn man es ganz kontrolliert macht, auch wenn man zum Beispiel nur bloggt oder auch wenn man nur ganz gezielt Nachrichten schreibt. Aber was ist denn schlimmer als das, dass man dann direkt das, was man gesagt kriegt, direkt mit seinem Namen in Verbindung gebracht wird? Also ich will ja niemand das Recht nehmen, das zu tun, wenn er das will. Nur mit Datenschutz und Privatsphäre hat das nichts zu tun. Die größten Probleme könnten gelöst werden, wenn eben mit einem Pseudonym gearbeitet wird, weil dann eben nur eine ganz begrenzte Anzahl der Menschen fast oder manchmal dann auch so gut wie niemand den tatsächlichen Verfasser eben kennt. Ja, und das ist dann schon wieder deutlich. Ein deutlicher Vorteil. Das OLG Hamm hat jetzt aber auch das Recht auf Anonymität im Internet gestärkt. Und hoppla, da sieht man was. Man hat nämlich tatsächlich ein Recht auf anonyme Meinungsäußerung im Internet. Jawohl, so sieht es aus. Man hat ein Recht. Es gibt tatsächlich einen Paragraph im Gesetz, der Telekommunikationsanbieter zwingt, den anonymen Zugang zu ermöglichen, das anonyme Benutzen zu ermöglichen. Und das gilt auch für die Betreiber von Webseiten. Und von dem Sinne her ist fraglich, ob Google Plus in dieser Form überhaupt legal ist in Deutschland, weil es, das zählt auch für Facebook, weil es nicht laut den Statuten dort möglich ist, ja, anonym zu posten. Und das ist eine Voraussetzung, die das Telekommunikationsgesetz vorschreibt. Und hier ging es zwar jetzt im Konkret darum, dass sich jemand anonym geäußert hat, in einem Forum war das, glaube ich, genau, und einem Bewertungsportal, und dort hat sich dann eben der Betroffene und Psychotherapeut eben als verunglimpft angesehen und hat dagegen geklagt. Und die OLG-Richter haben eben jetzt betont, haben eben betont, dass eben grundsätzliche Bedeutung der Anonymität im Netz sehr, sehr wichtig ist. Die Verpflichtung, so die Richter, sich namentlich zu einer bestimmten Meinung zu bekennen, würde allgemein die Gefahr begründen, dass der Einzelne aus Furcht vor Repressalien oder sonstigen negativen Auswirkungen sich dahingehend entscheidet, seine Meinung nicht zu äußern. Und das ist das auch immer, was ich sage. Viele sagen eben, ja, Pseudonyme, wenn dann alle nur mit so Decknamen schreiben, ja, dann tut es die Diskussionskultur kaputt machen, weil dann jeder sich eben dann ja zu stark, zu heftig äußert, ja, und eben keine Rücksicht mehr nimmt, keine Angst hat, seinen Namen zu beschädigen. Ja. Aber dann muss ich doch auch sagen, ja, was ist denn das für eine Diskussionskultur, indem man nur noch das sagt, was seinem Ruf nicht schadet. Also die Wahrheit scheint da gar nicht dann so wichtig zu sein. Hauptsache, man sagt etwas Nettes. Ja, ob das der Wahrheit entspricht, scheint den Leuten, die eben so argumentieren, nur Realnamen, scheint es gar nicht zu interessieren. Und genau hier ist auch denn die Gefahr, wenn man zum Beispiel etwas sagt und muss Angst haben, dass man dann eben Schwierigkeiten bekommt, beziehungsweise dass das auf einem zurückfällt, persönlich, dann sagt man es eben nicht. Und das schränkt die Meinungsfreiheit eben ein. Ja. Und hier wurde dann eben jetzt auch hier vom OLG haben dann ganz klar hier mal das gesagt, und das finde ich sehr, sehr gut. Bin mal gespannt, wie das weitergeht, ob es noch weitergeht hier in dem Fall, ob dieser Psychotherapeut da in Berufung geht oder nicht. Das wird sich dann zeigen. Also auf jeden Fall interessant. Und eben, was ist jetzt mit Google Plus und anderen Social Networks, die eben keinen anonymen Zugang, also keine Pseudonymen erlauben? Da sollte doch mal vielleicht ein Jurist oder vielleicht ein Datenschützer auch mal grundsätzlich dran gehen und fragen, ob das dann überhaupt mit unserem Gesetz vereinbar ist, wenn keine anonyme Registrierung möglich ist, beziehungsweise eben eine Registrierung ohne Klarnamen, ohne Realnamen. Ja, noch was ist Kurioses passiert. So am Anfang hat es mich ja tierisch geärgert, dann fand ich es nur witzig. Jetzt ist es ja schon zu einer Farce geworden im Internet. Und zwar der CDU-Politiker Kauder, der hat ein richtiges Urheberrechtsproblem gehabt, hat nämlich illegal Bilder auf seiner Seite gezeigt. Und das wurde dann auch glatt ja, entdeckt. Und daraufhin hat er die Bilder dann auch vom Tisch genommen, oder vom Tisch genommen, von der Webseite genommen. Und er sagt, es würde also absolut jetzt funktionieren. Ja. Und es wäre alles ja okay. Kauder hat sich dann sogar bedankt am Donnerstagabend wegen der veröffentlichten Stellungnahme bei den Entdeckern der Urheberrechtsverletzung und zeigt, also es würde zeigen, dass das Warnmodell funktioniere, dieses Three-Strikes-Modell, das heißt dreimal erwischt und dann kriegt man das Internet abgeschaltet, ja, also sozusagen dreimal und dann ist dein modernes Leben in der Informationsgesellschaft weg, ja, Todesstrafe sozusagen, ne? Aber dann wird man wieder respawned irgendwann anscheinend. Ja. Und ja, habe dann angemessen reagiert, ja, und die Rechte seien jetzt an den Bildern gesichert. Und Achtung, er hätte sich die Rechte an den Bildern gesichert. So, so soll also das neue Internet funktionieren. Wenn man also etwas macht, was nicht legal ist, dann hat man genug Kohle und dann kauft man sich die Rechte daran, ja, und dann ist alles wieder gut. Und dann kann man nämlich dann auch noch die Presse, die Medien erpressen. Ja, genau, denn Kauder hat in dem Zusammenhang gesagt, beziehungsweise um Kenntnisnahme gebeten, dass die Urheberrechte an den beiden Fotos inzwischen mir zustehen, so Kauder. Dies als Warnhinweis für eine eventuelle Absicht, die Fotos im Rahmen ihrer Berichterstattung anderweitig verwenden zu wollen. Also, das wurde an die heiße Redaktion gerichtet. Das heißt, es wurde gleich gedroht, hier drüber zu berichten und diese Bilder in dieser Berichterstattung zu zeigen. Ja, wurde also da gleich sozusagen der Mund verboten. Also, da kann ich nur sagen, F you, Kauder. Ja, ganz einfach. Es ist unglaublich, dass da wird die freie Meinungsäußerung mit Füßen getreten. Was kann man was sind? Also, das ist ja richtig schlimm. Ich weiß ja nicht, was solchen Politikern im Kopf rumgeht, wahrscheinlich gar nichts mehr. Aber das ist ja unmöglich. Und jetzt fahnden natürlich fieberhaft weitere Leute, um weitere Urheberrechtsverletzungen von Kauder zu finden, um dann ihn eben auch den zweiten und dritten Strike zu verpassen, damit der abgeklemmt wird vom Internet. Lustig. Allerdings weiß ich auch gar nicht, ein Three-Strikes-Modell gibt es ja noch gar nicht legal, soweit ich das weiß, in Deutschland, oder? Nein, nicht das Schlimmste. Und ja, also ich muss schon sagen, das Ganze ist lachhaft, aber Kauder zeigt, dass er halt einen Dreck sich um Meinungsfreiheit kümmert, mit einer solchen Drohung dann diese Bilder innerhalb einer Berichterstattung zu veröffentlichen, zumal ich bezweifle, dass das überhaupt rechtlich möglich ist, einmal die Rechte so zu erwerben, jemand anderem zu verbieten, wenn man nicht selbst der Autor ist, vor allem für Berichterstattung zu verbieten. Auch das ist die Frage, ob es im öffentlichen Interesse überhaupt möglich ist, ein Bild zu verbieten, je nachdem, was für ein Motiv ist, wenn da keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Ist es doch vermutlich überhaupt gar nicht möglich, wenn das Bestandteil des Newsartikels ist, ja, diese Veröffentlichung zu unterbinden, Copyright hin oder her. Öffentliches Interesse geht bei so einer Berichterstattung doch vor, meines Wissens nach. Also, gut. So viel sollte eigentlich ein Witz werden, aber ich habe mich dann doch wieder ein bisschen geärgert darüber. Aber stellt euch einfach vor, ihr habt eine Website und ihr postet ein Bild und stellt fest, oh, ich habe ja gar nicht die Rechte gerade am Bild. Dann kommt ein böser, böser Junge und sagt, hier, ne, das ist illegal, was du da machst. Dann kaufst du dir die Rechte an dem Bild und verbietest allen Leuten darüber zu berichten. in Zusammenhang mit dem Bild, also das Bild darf nicht gezeigt werden. Bäh, so ist das, ja, ganz klar. Naja. Gut, gut, das war es dann auch schon wieder für von der Rios Wochensicht. Sind am Ende der Sendung und mir bleibt nur euch zu sagen, wie ihr mich erreichen könnt, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt für vielleicht die nächste Sendung oder Kritik oder ihr habt Kommentare. Also Kommentare sind besonders gut, die könnt ihr hinterlassen. Bei wochensicht.thenetcast.com immer auf die Mehrzahl achten. Eine Mail könnt ihr mir schreiben, rio@thenetcast.com. Unter Twitter kriegt ihr mich @rio und unter Google Plus könnt ihr mich suchen unter Rio Cook und auch unter Facebook noch. Nee, bin ich auch, natürlich, bin überall, Mensch. Ja? Und ja, aber wie gesagt, Kommentare im Begleittext, im Blog dazu, das wäre am besten, da gucke ich auch regelmäßig rein. Und da findet ihr auch die Links zu den ganzen Themen. Und ja, dann sage ich mal, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Und ja, noch ein Zusatz, also denkt dran, wenn ihr mehr über den Kindlefire hören wollt, um 18 Uhr hier gibt es den Uncast Podcast zusammen mit dem Mo. Und den findet ihr unter ustream.tv/channel/uncast. Und danach natürlich auch in der Aufzeichnung unter uncast.netcast.com. Und damit sage ich Tschüss!